HR2 Kultur. Archivschätze. Morgen findet bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. Einen, der diesen Tag mitinitiiert hat, hören Sie heute in unserem Archivschatz. 1992 lud der Architekturkritiker und Kulturredakteur Dieter Batetzko den Landeskonservator und Gründer der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Professor Gottfried Kieso, in die Sendung Der Dialog ein. In einer ruhigen und konzentrierten Gesprächsatmosphäre erkundeten die beiden die Aufgaben des Denkmalschutzes aus historischer, soziologischer und kunsthistorischer Perspektive. Im Frankfurter Westend im Jahr 1968, auf dem Römerberg in den 1980er Jahren und in den neuen Bundesländern ab den 1990er Jahren. Professor Gottfried Kieso, geboren 1931, war Kunsthistoriker und Denkmalpfleger. Bereits 1966 wurde er Landeskonservator des Landes Hessen, später Direktor und Präsident des Landesamtes für Denkmalschutz und Honorarprofessor am Institut für Kunstgeschichte in Frankfurt. 1985 gründete er die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Ab 1989 sah er den Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Rettung der Baudenkmäler in der ehemaligen DDR. Gottfried Kieso lebte viele Jahre in Wiesbaden und setzte sich auch für die Aufnahme der Stadt Wiesbaden in die UNESCO-Welterbeliste ein. Er starb 2011 in Wiesbaden. Der Journalist Dieter Batetzko, geboren 1949, arbeitete beim Hessischen Rundfunk für Architekturmagazine und für die Frankfurter Rundschau. In den 1990er Jahren war er der Architekturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er trat aber auch als Sänger und Schauspieler an Studenten- und Kleinkunstbühnen auf. 2006 erhielt er den Preis für Architekturkritik des Bundes Deutscher Architekten. Er starb 2012 in Frankfurt. Hören Sie nun die Sendung Der Dialog über die Aufgaben des Denkmalschutzes in Hessen aus dem Jahr 1992. Der Landeskonservator ist ein armer Mann. Dr. Kieso, derzeit Inhaber dieses Amtes, hat das in einem Vortrag über Stadterneuerung aus der Sicht des Landeskonservators durch die Blume gesagt. Doch auch ohne, dass er Zahlen nannte, wurde deutlich, wie wenig er mit seinem schmalen, in diesem Jahr noch gekürzten Etat, den gemeinnützigen Baugesellschaften gegenüber vermag, die ganze Satellitenstädte bauen und technisch in der Lage sind, Altstadtviertel in kurzer Zeit niederzureißen und statt ihrer Neues zu bauen. Dass sie dabei auch mit Takt und Geschmack arbeiten können, zeigte Kieso in Bildern aus Hessen, dass er, der aus Hannover kam, mit frischen Augen sieht wie Juwelen, kleine alte Städte von Oberhessen bis Höchst, wo die Idylle vor den Toren des chemischen Riesenwerks ihm besonders reizvoll erscheint. Dass Kieso Jane Jacobs wiederholt zitierte, die Kritikerin amerikanischen Städtebaus, belegte, wie sehr er der Gegenwart zugetan ist. Wenn er über die Landeshauptstadt berichtet, dass Wiesbaden, wenn die Bauten der Gründerjahre herausgebrochen würden, seinen Charakter verlöre, Zeugen der Zeit, in der es groß geworden ist, so wurde deutlich, wie wenig ein Landeskonservator ein Mann von vorgestern ist. Herr inzwischen Professor Dr. Kieso, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gespräch. Die Sätze, die ich eben hier gesprochen habe, sind nicht, wie es im Allgemeinen üblich ist, für eine solche Sendung von mir wohlformulierte und ausführlich vorbereitete Sätze für eine sogenannte Anmoderation, sondern das war ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen aus dem Jahre 1966 zu Ihrem Amtsantritt. Und ich bin überzeugt, ein Großteil der Hörer hätte diesen Artikel, hätte ich gesagt, der ist von 1992, als einen brandaktuellen Artikel genommen. Die Situation der Denkmalpflege, die, von der in diesem Artikel die Rede ist und die Sie damals geschildert haben, glaube ich, hat sich nicht grundsätzlich geändert für die heutige Zeit. Wir werden darauf gleich zu sprechen kommen. Ich möchte zunächst einmal, und zwar ausgehend von Jane Jacobs, die Sie zitiert haben, ausführlich zitiert haben, damals 1966. Sie fragen, Amtsantritt 1966, das ist die Zeit, in der die Studentenbewegung aufkommt. Eine Studentenbewegung, der Jacobs zum Beispiel so etwas wie ein Katechismus des Städtebaus, auch der Denkmalpflege war. Wie war das damals für Sie? Haben Sie sozusagen die Ideen der Studentenbewegung im Gepäck gehabt, als Sie hierher nach Hessen kamen? Und wie haben Sie dann vor allen Dingen die Höhepunkte 1968, 1969 mit dem Häuserkampf in Frankfurt erlebt? Im Gepäck hatte ich sie nicht. Ich kam aus Niedersachsen, wo die Dinge, weil es eine konservative Landschaft ist, etwas weniger heftig sich abspielten wie hier in Hessen. Es ging zwar genauso viel verloren, aber es wurde nicht so öffentlich, während hier in Hessen glücklicherweise durch Presse und Rundfunk und andere Medien, Fernsehen spielte damals noch nicht so eine Rolle, doch schon eine Öffentlichkeit da war, die zumindest diskutierte über die Verluste. Das war also ein Fortschritt, auch wenn der Zerstörungsprozess weiterging. Ich bin in Verbindung gekommen mit der Studentenbewegung, die ja in 68 dann ihren Höhepunkt fand, dadurch, dass ich frühzeitig natürlich mit Frankfurt verbunden war, auch schon allein, weil einige meiner Mitarbeiter aus Frankfurt kamen, dann als promovierte Kunsthistoriker in mein Amt eintraten. Und dadurch bin ich aber vor allen Dingen mit der Aktionsgemeinschaft Westend in Verbindung gekommen, relativ früh. Und von daher kam auch die Verbindung zu der Literatur Jane Jacobs und anderen, also auch der Versuch, jetzt nicht nur historisch zu argumentieren, sondern eben auch die Bedeutung der Kulturdenkmäler für Gegenwart und Zukunft herauszustellen, für den Lebensraum des Menschen. Ja, Stichwort Lebensraum, das war für mich zumindest damals das Erstaunliche, auch Befruchtende, mein Interesse erregende, an dieser Studentenbewegung und den Häuserkämpfen, dass in den Mittelpunkt gestellt wurde, gewissermaßen die soziale Verpflichtung, die soziale Aufgabe des Denkmals und dass der Denkmalbegriff ausgeweitet wurde zum Ensemblebegriff, also ganze Quartiere, ganze Straßen unter Denkmalschutz zu stellen und zu erhalten. Dieser soziale Aspekt, ist das einer, der für Sie von da an ausschlaggebend wurde, der als Gleichberechtigter neben der historischen Verpflichtung für Sie besteht bis heute? Ja, unbedingt. Und der gewinnt an Aktualität ja wieder, worauf wir sicher noch im späteren Verlauf zu sprechen kommen werden, gerade in den neuen Bundesländern. Für mich ist der nach wie vor neben dem Kulturdenkmal als Zeugnis der Vergangenheit ein sehr wichtiger Aspekt. Denkmale als unverzichtbarer Bestandteil des gebauten Umweltschutzes, so möchte ich es einmal nennen. Und gerade da ist die soziale Komponente sehr groß. Soziale Komponente, ich bleibe noch einen Moment bei dem Jahr 68, 69 und den darauffolgenden. Gab es für Sie Momente, vor allen Dingen Momente eben des ja dann militanten Widerstandes, in denen Sie sich qua Amt auch zurückgezogen haben und gesagt haben, hier ist die Grenze erreicht, hier mache ich als Konservator, als Denkmalschützer nicht mehr mit, wenn es um gewaltsamen Widerstand geht? Ja, natürlich. Das, in diesen Fällen, wenn es gewaltsamer Widerstand war, dann musste man sich zurückziehen, weil Gewalt hat für mich noch nie irgendeine Bedeutung gehabt und ich bin in dieser Hinsicht sehr konsequent und ziehe mich dann zurück, wenn Gewalt im Spiel ist. Weil ich meine, die Macht der Idee ist eigentlich das, was uns an Mittel zur Verfügung steht. Und ich glaube auch an die Macht der Idee. Und das hat sich auch gezeigt, dass die Ideen jener Zeit sich durchgesetzt haben, doch wenigstens teilweise. Ich muss dennoch noch mal nachfragen, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt unsere Chronologie durcheinander bringe. Ich denke im Moment an den Börneplatz und die Geschehnisse dort im Jahre 1987. Dort gab es ja Besetzer, die in einer Art von sanfter Gewalt für einige Tage zumindest den Abriss der dort ergrabenen Ghetto-Überreste der Fundamente von vielen Häusern verhindert haben. Wie schätzen Sie eine solche Form von Gewalt, von sanfter Gewalt, wenn man so will, ein? Ja, das würde ich nicht unter Gewalt verstehen, wenn jemand sich irgendwo hinsetzt, um etwas zu verhindern. Und ich habe neulich in Berlin gesehen, dass da die Grünen Abgeordneten sich in das Brandenburger Tor gesetzt haben, um zu verhindern, dass das für die Busse und die Taxis als Durchfahrt genutzt wird. Da hätte ich mich am liebsten dazugesetzt. Also das passiver Widerstand, den halte ich für legitim. Es gab ja aber auch doch auch Gewalt, die in der Eskalation, dass man zunächst nur mit Transparenten arbeitet und dann anfängt mit Pflastersteinen zu schmeißen und am Schluss mit Molotow-Cocktails. Also da kann man natürlich als Anhänger des Rechtsstaats dann nicht mehr folgen. Aber passive Möglichkeiten, die würde ich durchaus anerkennen. Und wenn es dazu gekommen wäre, am Rheinufer in Eltville eine Autostraße zu bauen, hätte ich mich sicher auch an einer der Bäume gekettet. Eine Sekunde noch, bleiben wir vielleicht beim Börneplatz im Rückblick von nunmehr fast 5 Jahren. Wie würden Sie als Landeskonservator die dortigen Ergebnisse, also man rekonstruiert ja zurzeit 5 Grundrisse und versieht sie mit einer Dokumentationsstätte zum Leben im Ghetto, wie würden Sie dieses Ergebnis aus der Sicht des Landeskonservators beurteilen? Ist das ein zufriedenstellender Kompromiss oder ist das ja ein Zurückstecken sowohl der Belange von Denkmalpflege und Archäologie als auch ein Zurückstecken letztlich der Öffentlichkeit gegenüber einer Stadtverwaltung, die dort etwas durchgesetzt hat? Ja, also mit Geschichte hat so etwas ja doch nur indirekt zu tun, denn die Befunde sind ja alle rekonstruiert worden. Das heißt, wenn man eine große Baugrube aushebt und dann nachher also auf einer höheren Ebene das Ganze rekonstruiert, bei aller Akribie wird es ja im Grunde eine Imitation. Und gerade wenn es sich um so zwar geschichtlich sehr hochrangige Befunde handelt, aber doch künstlerisch gesehen keine sehr bedeutenden Bauten. Es waren ja überwiegend Wohnbauten nach diesem Stadtbrand von 1711, glaube ich, war das Datum. Dann gab es allerdings eine ältere Mikwe, die war aus Quadern, sowas kann man dann eher schon mal versetzen. Aber wenn ich an diese Bruchsteinmauern denke, mit Ziegeleinschlag und so weiter, das nun also zu rekonstruieren wie eine griechische Tempelmauer, das ist ja auch methodisch doch fragwürdig. Also hier waren natürlich offensichtlich die politischen Entscheidungen zu früh in eine bestimmte Richtung gefallen und man hätte im Grunde auf das Hochhaus an der Stelle verzichten müssen. Ich möchte mit einer eher polemischen Frage oder zugespitzten Frage die Diskussion zur aktuellen Situation der Denkmalpflege einleiten. Die rekonstruierte Ostzeile Römerberg ist eine, die für die Majorität qua Schönheit ein bewundernswertes Denkmal darstellt. Wann wird der Landeskonservator die Ostzeile unter Denkmalschutz stellen? Na, der jetzt hier sicher nicht, denn ich habe immer wieder betont, dass das keine Denkmalpflege ist. Und ich habe auch in der jüngsten Zeitschrift Monumente der Deutschen Stiftung Denkmalschutz nochmal deutlich gesagt, Nachbildungen sind keine Denkmalpflege. Man kann die Römerzeile aus der jetzigen Sicht als Zeitgenosse nur als Beitrag zum Städtebau und der Architektur der 80er Jahre werten. Das kann sein, dass mein Nachfolger im Amt oder der Nächste dann sagt, das ist ein so typisches Zeitzeugnis für die 80er Jahre, dass man sowas gemacht hat, dass es dann Denkmalwert erhält. Aber nicht mehr Denkmalwert als Leistung des Mittelalters und was die aufgehende Architektur anbetrifft, des 16. bis 18. Jahrhunderts, sondern es ist halt ein Denkmal des 20. Jahrhunderts. Für mich selbst hat das jetzt zunächst mit Denkmalpflege nichts zu tun. Ich zeichne jetzt mal die Szenerie Nürnbergs. Wir können ja mal über Hessen hinausgucken. Nach die Gefahr, die ich dabei sehe, und ich möchte Sie fragen, sehen Sie die nicht aus und auch und was unternehmen Sie dagegen, scheint mir darin zu bestehen, dass im Verbund mit postmodernen, neohistoristischen Bauten, wie es in der Nürnberger Altstadt permanent zurzeit geschieht, die originale Bausubstanz gezwungen wird, sich der Schönheit dieser historische Bauwerke kopierenden neuen Bauten anzugleichen. Oder ganz zugespitzt formuliert, wenn ich heute die Gasse in Nürnberg, die von der Altstadt aus zur Burg führt, hinaufgehe, kann ich nicht mehr unterscheiden, welches der hier stehenden Gebäude ist noch ein historisches, spätmittelalterliches oder Renaissancegebäude und welches ist eines, das erst 1987, 88 oder 92 entstanden ist. Dieser Extremfall mag noch Ausnahme sein, aber schauen wir nach Wiesbaden in die Stadt, die Ihnen ja sozusagen unmittelbar vor der Haustür Ihres Amtssitzes liegt. Auch in Wiesbaden, in der Altstadt, die eine wunderbare Altstadt ja eigentlich ist, geprägt durch das 19. Jahrhundert, das ist ja ganz selten, dass man auf kleinen Parzellen 19. Jahrhundert findet, nehme ich wahr, dass zunehmend dort auch eine Vermischung zwischen postmodernem und originalem Historismus entsteht, dass kein Mensch mehr unterscheiden kann, was ist hier eigentlich echt und was ist hier Faksimile. Traumwelt Wiesbaden der Gründerjahre ist, ja, was ist das für Sie? Oder unternehmen Sie etwas dagegen? Wollen Sie etwas unternehmen? Ja, der Denkmalpfleger muss schon aus zwei Gründen, sowohl gegen die historische Kopie als auch gegen die allzu angleichende freie moderne Nachbildung des historischen Denkmals sein, weil es ja dann eigentlich kaum noch überhaupt einen Grund gibt, Denkmäler im Original zu erhalten. Wenn sie austauschbar sind, dann kann man sagen, sie stehen im Moment dem Städtebau im Wege, dann reißen wir sie ab und wir können sie nach 50 Jahren jederzeit wieder rekonstruieren. Und genauso könnte man immer wieder sagen, wir machen dann einen Neubau, der dieselben Qualitäten hat. Hier geht ja vor allen Dingen auch der Quellenwert des Denkmals verloren, der ja sehr wichtig ist. Auch gerade beim Börneplatz sehr wichtig war, das hatte ich ja gemeint, dass eben nur die originale Quelle diesen Quellenwert besitzt und nicht die Kopie, die ja doch vom Mörtelzusammensetzung oder was auch immer, man muss ja auch an naturwissenschaftliche Methoden zur Datierung denken, das geht ja alles bei der Kopie verloren, deswegen muss der Denkmalpfleger schon aus ganz elementaren Gründen dagegen sein. Aber bei mir spielt auch eine andere Rolle des Geschichtsbewusstseins mit, denn Geschichte kommt von Geschehen und das heißt, die Geschichte soll sich in der historischen Stadt auch ablesbar niederlegen. niederschlagen. Und das tut es nicht, wenn ich ein beseitigtes Gebäude oder die im Krieg zerstörte Römerzeile kopiere und so tue, als hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Da muss an dieser Stelle deutlich werden, dass die Bauten mal weg waren. Jetzt hat man so das Gefühl, die haben den Krieg überstanden, so wie diese Gaststätte schräg gegenüber. Das hat ja als einzige stehen geblieben. Also das sind geschichtliche Gründe auch, die da hinzukommen. Außerdem wünsche ich mir, dass auch unsere Kollegen in Zukunft noch was unter Schutz zu stellen haben, wo man sagen kann, das ist nun typisch für die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Also wirkliche Eigenleistung. Und das Schöne ist doch, dass Kunst eigentlich nie aufhört und jede Generation ihren eigenen Beitrag hat. Und der ist natürlich ganz unterschiedlich, kann man bei der Documenta sehen, nicht? Aber so wie sich auf der Documenta ganz ungeniert und unverhüllt die künstlerischen Kriterien unserer Zeit niederschlagen, so muss das auch in der Architektur sein. Und das kann man deswegen weder mit Kopien untergegangener leisten, noch mit allzu sehr postmodernen Angleichungen an Bestehendes, sondern da gilt es, einen vernünftigen Mittelweg zu finden. Natürlich erwarten wir von einem schöpferischen Bau des späten 20. Jahrhunderts, dass er sich einstimmt in ein Ensemble, dass er in einen Dialog mit dem Vorhandenen eintritt. Und das war in den 50er und 60er Jahren mit dem sogenannten Brutalismus manchmal schwierig. 50er weniger, die 50er sind ja sehr sensibel. Aber so ab 65 bis Anfang 70, ich sage mal, das ist die Zeit der deutschen Großmannssucht, da wurde ja alles groß, nicht? Da mussten die Universität riesen werden und die Schulen wurden riesig groß und die Kommunen, wurde die Lahnstadt erfunden und so weiter. Da wollten wir also alles groß haben, weil wir dachten, groß ist gut. Und da gliederten sich die Bauten nun gar nicht ein. Die traten nicht in einen Dialog ein, sondern die stellten sich hin und sagten, hier bin ich bin mir genug, was geht mich die Umgebung an? Das ist ein gewisser Verdienst der Postmodernen, das ist der Dialog mit dem Vorhandenen. Aber der Dialog kann nicht sein, dass man nachplappert, was die Geschichte vorplappert. Kann auch nicht darin bestehen, dass man nur geringe Variationen zum Vergangenen aufnimmt. Sondern das bedeutet schon ein hohes Maß an Eigenschöpferischen. Dabei kann man ja durchaus auch auf Erfahrungen der Geschichte zurückgreifen, aber nicht im Sinne einer Stilübernahme, sondern mehr im Sinne einer Variation eines historischen Themas mit ausgesprochen modernen Mitteln. Und dafür gibt es nun inzwischen ja auch wieder gute Beispiele. Ich habe mich gerade, weil mir in Wiesbaden diese ständige Anpasserei auch nicht schmeckt, auch deswegen sehr deutlich dafür ausgesprochen, dass auf dem Dernschen Gelände, auf diesem Parkplatz oben, nun ein wirklich innovativer Bau entsteht. Und dazu sind wir mit Stadtforenversammlung und Magistrat in Paris und Hamburg gewesen und haben eben mal wirklich moderne Bauten studiert, die offensichtlich ja im Augenblick zumindest eine Strömung aufnehmen. Und ich meine eben gerade, dass dieser Dialog zwischen Innovativem und Bestehendem, das ist, was unsere Städte so lebendig und auch so lebenswert und anheimelnd macht. Ja, im Moment bin ich mir zumute, als säße ich in, was ich früher auch sehr gerne getan habe, in einem Seminar, das Professor Kiso der Studenten erläutert, wie Denkmalpflege sinnvoll zu betreiben sei. Wie kommt es aber, dass unsere Städte nach diesen Theorien und auch die hessischen Städte, meine ich, nach diesen Theorien sich nicht gestalten, sondern, wie ich es eben versucht habe zu schildern, doch in ihren historischen Teilen mehr und mehr ja, eine Art von künstlicher Postkartenidylle gleichen. Ist das die Ohnmacht der Institution Denkmalpflege gegenüber ja, mit größeren Befugnissen ausgestatteten Institutionen? Ist es die Ohnmacht gegenüber, nehmen wir nochmal ein Wort der 68er-Bewegung, gegenüber dem Privatkapital, das seine Interessen letztlich dann doch durchsetzt in solchen lukrativen Gebieten wie Altstädten und Innenstädten? Also ich glaube weniger die Ohnmacht gegenüber dem privaten Kapital. Das ist in den Altstädten nicht so von Konzernen oder überregionalen bestimmt. Das sind ja doch meist Einzelbauherren. Ich glaube, es ist mehr die Ohnmacht gegenüber der ganzen Baubürokratie, die ja eine große Rolle spielt. Und es ist natürlich auch nach wie vor ein Problem, wirklich gute, qualitätvolle Architekten zu finden. Wir haben gute Büros, auch gerade für die Sanierung von Denkmälern inzwischen. Es gibt einige gute, moderne Architekten, die sich inzwischen auch einen Namen gemacht haben, dadurch, dass sie in historischen Situationen innovativ bauen, aber dennoch sich integrieren lassen. Aber das sind eben immer Einzelarchitekten und wir haben ja eine Fülle von Büros, die halt ganz normale Architekten sind ohne einen künstlerischen Anspruch. Und wir haben ja keinen Einfluss darauf, welchen Architekten sich der Bauherr nimmt. Und es wird ja heute überwiegend mit dem Rechenstift gebaut. Architektur wird bestimmt erstens von den Kosten und zweitens von der Hessischen Bauordnung und vom Bundesbaugesetz. oder Baugesetzbuch, wie es jetzt heißt. Und das heißt, da sind so viele Normen. Man kann beispielsweise aus dem Treppengeländer, was jahrhundertelang ein künstlerisches Motiv war, und jede Generation hat das anders geregelt, von der Gotik bis in die bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, kann man ja heute nichts mehr machen. Das ist Stababstand 12 cm vorgeschrieben, senkrecht. Also was wollen Sie noch machen? Können Sie ja gar nichts mehr machen. Sie könnten heute kein barockes Treppengeländer mehr schaffen. Und diese Baunormen, die ganzen DIN-Normen, in Verbindung mit dem Rechenstift, dass es heute einfach nur noch um Rentabilität geht, das muss sich rechnen, heißt es. Damit ist keiner mehr bereit, eine wirklich aufwendige Fassade zu gestalten. Aufwendig meine ich jetzt weniger im Dekor als auch in der Gestaltung selbst, auch im Material vielleicht, in den Proportionen in allem. Und dazu kommt eben eine Riesenzahl von Architekten. Sicherlich haben wir genauso viele begabte Architekten wie die Zeit des Barocks oder der Renaissance. Bloß diese konstante Zahl versteckt sich unter zigtausend normaler, ohne künstlerische Ambitionen, die einfach Techniker sind, Techniker und Organisatoren. Und wer kriegt nur jeweils den Einfluss und den Auftrag? Wir können immer wieder nur den Wettbewerb fordern als Mittel dazu, aber in Zeiten jetzt der Hochkonjunktur kriegen sie auch keine vernünftigen Wettbewerbsergebnisse, weil sich keiner daran beteiligt. Es gibt Aufträge genug und der Wettbewerb ist ja eine Art Roulette, bei dem man nie weiß, ob man auf seine Kosten kommt, also rein finanziell auch. Die Büros müssen natürlich auch rechnen. Ich glaube, dass das alles, dieses Festgefahrene, ich hoffe so ein bisschen auf die europäische Gemeinschaft, dass man vor allen Dingen in Bezug auf die starren Normen unseres Baurechts lockert. Ich möchte noch einen Moment bleiben bei unserer Gegenwart und bei dem, was baulich, vielleicht auch gegen die Denkmäler geschieht, durch den guten Willen der Postmoderne. Als das Museum für Kunsthandwerk eingeweiht wurde, Richard Meyer, ein im Voraus schon viel gelobter Bau, ein Bau, von dem der Architekt auch behauptet hat, er hätte ihn nach Prinzipien des Klassizismus gebaut und damit nach der Vorgabe eigentlich der klassizistischen Villa des Ursprungsbaus. Als dieser Neubau nun, der viel gelobte, eingeweiht wurde, ich erinnere mich, da stand Herr Kiso bei dem Festakt und sagte, noch einmal, dass er die Anbindung im buchstäblichen Sinne dieses Altbaus an den Neubau durch einen Steg, der sehr in die Fassade und in die Substanz dieses klassizistischen Ursprungsbaus eingegriffen hat, dass er diesen Steg als eine Niederlage empfände. Können Sie das noch mal ausdrücklicher sagen und pointierter formulieren, diese Niederlage? Ja, ich bleibe auch heute noch dabei, dass ich das für den Schwachpunkt des sonst sicherlich qualitätvollen Entwurfs von Richard Meyer sehe. Ich würde den Bau allerdings auch in Frage stellen als Museumsbau und überspitzt sagen, wenn die störenden Möbel nicht drin wären, wäre die Architektur noch schöner. Aber das ist ja ein Belang, der mich nicht unbedingt berührt. Das ist mehr die Frage der Museumsleute, ob sie sich von einem Star-Architekten ein solches Kunstgewerbemuseum bauen lassen, was doch sehr erschwert in der Benutzbarkeit. Aber von der Architektur ist diese Anbindung deshalb so falsch, weil der Klassizismus ja ausgehend vom Vorbild des griechischen Tempels, der immer isoliert in der Landschaft stand, wie man damals meinte. Heute wissen wir, dass die Tempel stärker in die Städte integriert waren, aber trotzdem, es waren Solitäre, die allein standen. Und der Klassizismus ist geprägt von dem Stilwollen, einen selbstständigen kubischen Baukörper zu schaffen, der nirgends angebunden ist, und alle Entwürfe von Friedrich Schilly oder Schinkel und so weiter, wenn man die Zeichnungen sieht, gehen immer von einem Solitär aus. Deswegen gab es ja auch keine geschlossene Bauweise mehr, sondern eben die Einzelkuben. Und deswegen ist es für eine klassizistische Villa besonders gemein, wenn man nun da einen Steg dran setzt. Das kann man mit einem Barockbau eher machen oder mit meinem mittelalterlichen Bau, aber gerade mit einem klassizistischen eigentlich nicht. Und ich halte ihn auch nach wie vor für überflüssig. Die Anbindung hätte unterirdisch erfolgen können. Aber das war nun mal der große Star-Architekt, und die Stadt Frankfurt ist ja eine sehr selbstbewusste ehemalige freie Reichsstadt. Die lässt sich von einem Landesdenkmalpfleger natürlich auch nicht so viel sagen wie vielleicht eine kleine hessische Mittelstadt. Kann man das generalisieren, dass Ihre größten Erfolge in den Mittelstädten zu verzeichnen sind? Ja, ich glaube, das kann man. Also wenn ich möchte gerade diese Städte Nordhessens wie Spangenberg, Melsungen, Fritzlar, Homberg an der Efze und so weiter, ich glaube, dass da unser Einfluss schon größer ist, auch gerade durch diese Arbeitsgemeinschaft historischer Städte. Und da ist es gelungen, doch einigermaßen Ziele des Denkmalschutzes zu verwirklichen, während in den Großstädten ist es schwieriger. Das hängt natürlich auch mit dem Selbstbewusstsein dieser Städte zusammen. Und auch in Wiesbaden, der Prophet gilt nicht zum eigenen Lande. Da, wo man sitzt, hat man meist am wenigsten Einfluss. Ist der Einfluss nicht so groß, wie man vielleicht glauben möchte. Und das klingt mir jetzt noch ein bisschen zu atmosphärisch. Also der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Oder in den Mittelstädten ist es eine überschaubare Situation. Man kann besser miteinander diskutieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine große Rolle spielt. Nur könnte man nicht auch fragen, abgesehen davon, dass Frankfurt eine Tradition als freie Reichsstadt hat, hat es ja auch eine Tradition als Stadt des Handels, des Kommerzes, die sich heute dahingehend auswirkt, dass Investoren, ich spitze das jetzt mal zu, Investoren auch im Baugeschehen und was die Baugestaltung angeht, das Sagen haben in Frankfurt. Und ist es da dann nicht die Situation, dass der Denkmalpfleger sozusagen am Rande steht und wenn überhaupt dann geduldet wird? Nun, die Investoren hätten ja den Einfluss nicht, wenn die Stadtverwaltung das so nicht wollte. Und ich habe lange Diskussionen mit vielen, mit mehreren Oberbürgermeistern. Wenn man jetzt das 26. Jahr in Hessen ist, dann hat man ja auch in Frankfurt schon mehrere Oberbürgermeister kennengelernt und mit ihnen diskutiert. Und ich habe auch schon mal mit dem Oberbürgermeister Möller über das Frankfurter Westend gesprochen und gesagt, warum machen Sie nicht einen Bebauungsplan? Das Bundesbaugesetz erlaubt Ihnen die Möglichkeit, die Spekulation sofort zu beenden. Er hat dann gesagt, das bindet uns ja viel zu sehr. So haben wir viel mehr Freiheit im Handeln. Also wenn Frankfurt es anders gewollt hätte, hätte es anders laufen können. Frankfurt will das so. Und vielleicht muss auch eine wirtschaftliche Metropole dieser Größenordnung tatsächlich einen stärkeren Einfluss der Investoren zulassen, sonst kriegt sie nicht. Das mag ja sein. Dennoch kann man damit nicht alles erklären. Es ist mehr der Wille der politisch Handelnden. Und da ich selbst inzwischen in der Kommunalpolitik tätig bin, erfahre ich das auch so. Und ich sehe es jetzt ja vor allen Dingen, worauf wir gleich zu sprechen kommen werden, in den Neuländern genauso. Da ist der Umbruch jetzt auch. Die vollziehen das nochmal nach, was wir in den 60er Jahren bereits hinter uns haben. Kurze Zwischenfrage. Sie haben eben von Ihrer Tätigkeit eben auch als stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher gesprochen. Können Sie da nicht manchmal zumindest in die Situation kommen, dass der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher gegen den Landeskonservator votieren muss und umgekehrt? Nein, also da halte ich mich natürlich raus. Und die Hessische Gemeindeordnung in Paragraph 25 erwartet das von mir. Wenn also über Denkmalschutz abgestimmt wird, verlasse ich den Raum. Das gebietet die Anstalt. Und ich kümmere mich also um Wiesbaden selbst direkt seitdem nicht mehr, sondern das macht im Wesentlichen mein Kollege Bentmann, beziehungsweise als Abteilungsleiter oder Herr von Sichert als zuständiger örtlicher Denkmalpfleger, also Bezirkskonservator unseres Amtes. Nur in Konfliktfällen vermittle ich. Und das kommt hin und wieder mal vor, gerade wenn es um die Gestaltung neuer Bauten geht. Aber sonst kann ich mich natürlich da nicht beteiligen direkt an Abstimmungen. Das würde ein Gewissenskonflikt sein. Da wäre ich natürlich immer fürs Denkmal, denn in erster Linie bin ich Denkmalpfleger. Das war ein offenes Wort. Vielleicht abschließend zu dem Thema die Gegenwart der Denkmalpflege in den alten Bundesländern. Das Nationalkomitee für Denkmalschutz, das Deutsche Nationalkomitee, hat eine Initiative gestartet, die Relikte, die Denkmäler der NS-Zeit auf breiter Linie zu erfassen, zu inventarisieren und vor allen Dingen eben auch zu schützen. Ich denke, es wird niemanden geben, der dem grundsätzlich widersprechen würde. Nur sehe ich große Probleme im Alltag, beispielsweise der Städte, wenn eine solche breite Denkmalschutz, vielleicht auch Gesetzgebung dann für NS-Architektur in Gang kommt. Ich will es konkretisieren an einem Beispiel. Ich komme noch einmal nach Frankfurt. Im Umfeld des Domes ist erhalten geblieben eine NS-Architektur, die man eigentlich schon als NS-Staatsarchitektur bezeichnen muss, nämlich die Neubebauung damals 1938 eines mittelalterlichen Klosterhofs, des Hainerhofs, der dann umgestaltet wurde zu einem HJ-Appellplatz mit allen Hoheitszeichen, über die das NS-Regime verfügte, etc. Die Bewohner selbst haben ein Interesse daran, diesen Bau umgestalten zu lassen nach den Vorstellungen der Heuzeit. Wie entscheidet man in einem solchen Fall? Naja, bei einer solchen Wohnbebauung wird man sicher Konzessionen machen müssen an die Gegenwart, denn das ist schwer zuzumuten in einer so spröden, mehr als Herrschaftszeichen, denn als wirklich anheimelnder Wohnbereich gedachten Architektur. Aber das ist wohl die Ausnahme. Das Dritte Reich, was man sich immer wieder in Erinnerung rufen muss, war ja sehr kurz. Im Grunde eben nur 12 Jahre, und da gingen ja 4 bis 5 Jahre durch Krieg ab, sodass dann letztlich sehr wenig blieb. Und die Zeugnisse sind an Zahl ja gering und meist sind es doch herausragende Bauten. Also ich denke, Generalkommando in Kassel sitzt heute des Bundessozialgerichts und des Bundesarbeitsgerichts. Das ist ein exemplarischer Bau, den wir allerdings seit langem geschützt haben. Es geht also jetzt gar nicht bei der Aktion des Nationalkomitees darum, neue Denkmalschutzverordnungen zu finden und das Dritte Reich besonders herauszustellen. Wir sprechen übrigens auch nicht so sehr gern von der Architektur des Dritten Reiches, sondern wir meinen die 30er Jahre. Und das ist ja kein Ausweichen, sondern das will nur sagen, dass ja aus den 20er Jahren vieles weiterlebt. Etwa im Industriebau hat der Funktionalismus oder das Bauhaus oder der internationale Stil, wie man es nennen will, ja noch viel länger gedauert. Und Sie finden auch noch zum Beispiel im katholischen Krankenhaus in Hanau, der Bau ist aber inzwischen, glaube ich, leider abgerissen gegen meinen Protest, da fanden Sie auch 1936 noch einen Flachdachbau. Das war eben ein katholisches Konfessionskrankenhaus, da hatte die NS-Kunstkammer keinen Einfluss drauf. Und deswegen, und außerdem finden wir ja auch Nazi-Bauten nach 1945 noch. Insofern muss man das also ein bisschen anders sehen, dass man es nicht nur allein auf das Dritte Reich beschränkt. Allerdings sind für mich besonders schützenswert die Bauten, die nun die Ideologie des Dritten Reiches besonders deutlich und unverwechselbar zum Ausdruck bringen. Denn es geht ja darum, kommenden Generationen auch zu überliefern, etwas von der Unmenschlichkeit des Regimes, von seinem Machtanspruch, von seiner Herrschaftsarchitektur. Haus der Kunst in München ist ein klassisches Beispiel, bis ins Detail hinein, auch die Führerbauten an der Azizstraße. Es ist ja viel zu viel schon verschwunden und es muss ja dieses Regime auf die breite Bevölkerung einen faszinierenden Eindruck gemacht haben. Man macht es sich immer zu einfach, wenn man die nur so als komische Unmenschen darstellt, denn sonst hätte es diese Reichsparteitage in Nürnberg ja mit diesen Jubelmassen kaum gegeben. Und da hat man sich auch der Architektur und einer sehr geschickten Regie für Massenpsychologie bedient, mit Scheinwerfern und ich weiß nicht, und Fahnen und sonst wie. Und das muss man ja als Warnung für die, da sieht man mal, wie wichtig das Geschichte ist und damit die Denkmalpflege. Denn auch jetzt ist ja zu befürchten, dass ein neuer Rechtsextremismus zunächst im Schafsgewand auftritt und der Wolf verborgen ist und in irgendeiner Faszination, wie auch immer. Und da ist die Architektur auch ein sehr wichtiges Zeichen für. Insofern ist das ein ganz normaler Prozess. Wir haben nur gesagt, wir wollen das einfach jetzt mal auch wissenschaftlich aufarbeiten und ein bisschen Bestand machen, was haben wir. Und wir wollen, an sich heißt der Titel auch Architektur der ungeliebten Geschichtsepochen. Damit meinen wir jetzt auch den Stalinismus. Denn auch da gilt es darum, rechtzeitig zu verhindern, dass nun jedes Lenin-Denkmal verschwindet, nur weil es ein Lenin ist, oder jedes Marx-Denkmal. Und dass auch die Zeugnisse, also etwa die Lange Straße in Rostock oder die frühere Stalinallee in Berlin oder in Magdeburg oder sonst wo, die ja doch inzwischen auch für uns als städtebaulich interessant sich herausstellen. Typisch, zeittypisch, aber nicht ohne städtebauliche Qualitäten. Das wollen wir zusammen aufarbeiten, um Kriterien einfach für die Begründung des Schutzes zu gewinnen. Und auch, wir müssen ja immer auswählen, wie bei den 50er Jahren, um gerade das Wichtige auszuwählen und das weniger Wichtige dann freizugeben. Genau darauf zielte meine Frage auch ab. Ich denke, sowohl für die NS als auch für die stalinistische Architektur kann man das sagen, dass, oder ich frage es Sie, diese Architektur mit dem geballten Willen zur Propaganda und dem großen Erfolg, den sie auch hatte. Also offenkundig eine ungeheuer raffiniert entworfene und errichtete Architektur. Ist das nicht eine Architektur, bei der sich die Denkmalpflege nicht mehr darauf beschränken kann, zu sagen, wir erhalten diese Architektur, sondern ist da nicht auch die Denkmalpflege gefordert, zu interpretieren, zugespitzt formuliert, sogar eine Art von aufklärender Gegenpropaganda an Ort und Stelle, an der Architektur durch Veränderungen vielleicht sogar zu betreiben? Das ist denkbar. Und ich meine, diese riesen Aufmarschplätze, die ja für die 1. Mai-Demonstrationen etwa bei dem Stalinismus, aber bei dem Dritten Reich noch viel stärker für die großen nationalsozialistischen Feiertage, diese riesen Aufmarschplätze und Straßen wird man so nicht erhalten können, weil sie unmenschlich sind und nicht belebbar und bewohnbar. Und da wird aber die Zeit selbst schon drüber hinweggehen und wird sie reduzieren. Das ist ein wichtiges Problem etwa bei Dresden, wo ja die frühere Thälmannstraße, ich weiß nicht, wie sie jetzt wieder heißt, eine viel zu breite innerstädtische Straße in der Mitte mit der Straßenbahn und eine Hauptverkehrsachse ist, die die Stadt zerschneidet. Der Altstadtmarkt viel zu groß. Andererseits sind die Bauten, die da stehen, wichtige Zeitzeugnisse. Und da sind zum Beispiel ganz gute Überlegungen, bei der Thälmannstraße in die Mitte vielleicht eine niedere, also erstmal viel Bäume zu pflanzen, die Straßenbahn unter die Erde zu legen und dann eine Folge von kleinen Pavillons, Cafés und kleinen Boutiquen und so weiter. So bliebe die Großartigkeit der Lösung, riesen stalinistische Aufmarschachse mit imponierenden Dimensionen, das muss man wieder sagen, die bliebe ja erhalten, würde aber konterkariert durch die Baumalleen, beschnittene Bäume, die nicht zu hoch werden und darunter so, sie würde vermenschlicht werden, ohne dass das Ablesbare ausgeschaltet wäre. Wichtig ist, dass es ablesbar bleibt, aber die Veränderung ist nötig, um die Städte wieder bewohnbar zu machen. ich glaube, da lassen sich Kompromisse finden. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon mitten in der Diskussion der denkmalpflegerischen Probleme, die auf uns zukommen in den neuen Bundesländern. Dresden ist, denke ich, eines der wichtigsten Beispiele für eine, wie ich meine, sehr heikle Entwicklung in den neuen Bundesländern, nämlich der ja geradezu grenzenlose und jenseits aller Vernunft liegende Wunsch nach Rekonstruktion von besonderen Wahrzeichen. In Dresden ist es natürlich die Frauenkirche. Und Sie haben vorhin im Zusammenhang mit dem Frankfurter Römerberg ja davon gesprochen, dass es in Frankfurt durch diese Rekonstruktion jetzt im Grunde heißt an diesem Platz, hier ist keine Zerstörung geschehen, dass Zerstörung geleugnet wird. Wie stehen Sie zum Vorschlag, der ja wohl auch realisiert werden wird, der Rekonstruktion der Frauenkirche? Und ist das nicht auch oder wäre das nicht auch genau der Fall, dass eine rekonstruierte Frauenkirche die barbarische Zerstörung Dresdens leugnet und letztlich vergessen machen könnte? Das ist richtig. Und so gesehen wäre es ohne Zweifel die konsequenteste Haltung, die Ruine so zu konservieren, wie sie ist und als Mahnmal dieser grässlichen Zerstörung zu erhalten. Nur die Dresdner sehen das anders. Und ich habe mich dazu auch geäußert und gesagt, auch diese Rekonstruktion hat mit Denkmalpflege nichts zu tun und kann auch von der Stiftung Denkmalpflege nicht gefördert werden, weil unsere Richtlinien das nicht vorsehen. Wenn es aber nun ein Akt der Kommunalpolitik wird und die Mehrheit der Bevölkerung das wünscht, wird die Denkmalpflege es nicht verhindern können. Wir fördern nur die Sicherung der Ruine. Ich glaube auch im jetzigen Zeitpunkt ist es eigentlich überhaupt nicht vertretbar, öffentliche Mittel dafür bereitzustellen, denn noch gibt es ja Tausende und Abertausende hochqualitätvoller Bauten, die unterzugehen drohen, die noch stehen, die noch intakt sind sogar, kaputte Dächer zwar haben, die drohen zur Ruine zu werden und dann kann ich nicht für 160 Millionen eine Ruine wieder aufbauen und dabei wird es wahrscheinlich sehr viel mehr werden als 160 Millionen. Daher also keine Möglichkeit unsererseits, uns aktiv daran zu beteiligen. So wie ich weiß, ist aber die Entscheidung längst gefallen. Und soweit ich gehört habe, wird der Bauantrag mit der Unterschrift von George Bär jetzt eingereicht zum Wiederaufbau. Das waren sehr deutliche Worte, eine sehr deutliche Stellungnahme. Ich frage dennoch noch einmal, Sie sagten ja, das ist dann nicht mehr Sache der Denkmalpflege, so ähnlich wie beim Römerberg. Könnte man nicht doch so weit gehen zu sagen, es ist insofern Sache der Denkmalpflege, als Sie sich wie Pontius Pilatus die Hände in Unschuld wäscht, wenn sie die Verantwortung auf diejenigen, die aktiv sind, gewissermaßen abwälzt? Und könnte es nicht in der Verantwortung der Denkmalpflege liegen, hier unentwegt zu appellieren und diese deutlichen Stellungnahmen, wie Sie sie eben mir gegenüber abgegeben haben, wirklich an eine breiteste Öffentlichkeit zu tragen? Das machen wir. Und ich schreibe ja immer das Editorial für die Monumente, die Hauszeitschrift der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Und im jüngsten gab es diesen Artikel, Nachbildung ist keine Denkmalpflege, wo ich das genau auseinandersetze, warum nicht. Nur muss man ja auch wissen, der Denkmalpfleger kann nun nicht der große Guru sein, der alle Strömungen der Gesellschaft lenkt. Wir sind selber Kind der Zeit, wir haben einen ganz bestimmten, hart umgrenzten Auftrag, nämlich Denkmäler im Original zu erhalten. Und da haben wir bestimmte gesetzliche Kompetenzen, nicht eine direkte Entscheidung, sondern mehr also dieses Fachgutachten, was bis zur Ebene des Ministers verbindlich ist. Aber darüber hinaus können wir ja nicht für uns diktatorische Vollmachten beanspruchen, was im Städtebau ist. Und deswegen ist auch meine Tätigkeit als Stadtverordneter ganz interessant, dass ich mal auf der Seite der betroffenen Kommunen bin. In dem Augenblick, wo der Denkmalpfleger qua Gesetz hineinregiert in die Kommunen, würde er ja dann auch sehr starke Mitverantwortung für die Entwicklung einer Stadt nehmen, also beispielsweise Wohnwert oder Entwicklung des Handels oder Straßenverkehr oder was alles damit zusammenhängt. Deswegen muss er sich ja auch immer wieder selbst relativieren. Die Gesellschaft hat zum Teil zu hohe Erwartungen an den Denkmalpfleger. Das muss man auch deutlich sagen. Er kann nicht derjenige sein, der nun Städtebau und Architektur und anderes direkt mit beeinflusst. Und ich versuche auch immer zu sagen, dass mich zeitgenössische Architektur nur insoweit interessiert, als sie Auswirkungen auf die bestehende historische Architektur hat. Ich sage, ich versuche es. Erreichen tue ich das natürlich nicht. Ich bin natürlich auch engagiert, was bestimmte Strömungen der Architektur anbetrifft. Aber man muss sich selbst auch immer wieder disziplinieren und zur Ordnung rufen und sagen, überschreiten wir hier nicht unsere Befugnisse. Eine Stadt ist ein lebendiger Gesamtorganismus, den die erste Verantwortung hat dabei die kommunale Selbstverwaltung. Ja, die Diskussion über Rekonstruktion, so ungeheuer wichtig sie ist, Ich erwähne nur noch die Vorschläge Rekonstruktion in Berlin des Stadtschlosses, der Schinkelschen Bauakademie, die Vorschläge in Potsdam, das Stadtschloss zu rekonstruieren. In der Zwischenzeit, und zwar wird das sehr ernsthaft diskutiert, auch und gerade unter den Architekten, was mich sehr verblüfft hat, die geforderte Rekonstruktion der Universitätskirche in Leipzig. All diese Diskussionen, so wichtig sie sind, erscheinen mir angesichts der Probleme, die auf uns zukommen mit dem gesamten baulichen Erbe, das sich in den neuen Bundesländern vorfindet, fast so etwas wie ein Luxus. Ich möchte einmal eine Zukunftsvision zeichnen für das nächste Jahrzehnt dieses baulichen Erbes und Sie dann bitten, vielleicht oder hoffentlich eine Gegenvision zeichnen zu können. Ich befürchte, dass das, was wir alle hier in Deutschland jetzt mit den neuen Bundesländern an baulichem Erbe bekommen haben, nämlich Städte, die im Gegensatz zu den Städten der westlichen und der alten Bundesländer in ihrer Gesamtstruktur größtenteils erhalten sind, die also nicht nur einen historischen Kern haben, von dem einige Reste geschützt sind, sondern tatsächlich, ja, ich möchte mal sagen, wie die Ringe an Bäumen, die Wachstumsringe, sämtlicher Epochen der Architektur noch in sehr großem Umfang vertreten haben, dass all diese Städte, die ein ungeheures Erbe bedeuten für uns und die tatsächlich uns noch einmal die schon verloren geglaubte Geschichte und bauliche Geschichte wiederschenken, dass diese Städte innerhalb von 10 Jahren den Städten der alten Bundesländer gleichen werden. Sprich, dass alles, was in Anführungsstrichen wertlosere Bausubstanz sein wird, über kurz oder lang abgerissen wird durch Neubau, weil ja die Zeit so drängt, weil ja neue Wohnungen geschaffen werden müssen, verschwinden wird und dass die herausragenden Denkmäler, sprich ein Altstadtkern, sprich besonders wertvolle Bürgerhäuser, Rathäuser, Kirchen, Kathedralen erhalten werden. Können Sie mir da widersprechen? Nein, leider nicht. Also noch vor 2 Jahren hätte ich vielleicht widersprochen und gesagt, die Chancen sind nicht schlecht. Nur vor 2 Jahren war die Stimmung allgemein noch sehr viel besser. Und die Bevölkerung hat dem Denkmalschutzgedanken in der damaligen DDR doch einen relativ hohen Rang eingeräumt. Und ein Teil der bürgerlichen Proteste gegen das Regime sind ja denkmalpflegerisch motiviert gewesen. Also etwa in Erfurt im Andreasviertel, aber auch die Chefstadt in Schwerin und andere. Gerade die Zerstörung der historischen Städte, Ersatz durch die Plattenbauweise in den Satellitenstädten, war ja mit einem Motiv zum bürgerlichen Protest. Und da war man sehr hoffnungsvoll vor 2 Jahren als Denkmalpfleger, weil man in dieser Grundstimmung der Bevölkerung in Verbindung mit der Ungestörtheit der Städte, die zwar vernachlässigt sind und in einem bedauerlichen bauphysikalischen Zustand, aber doch völlig unversehrt bezüglich auch der architektonischen Details wie Fenster und Putzprofile und dergleichen mehr. Und da hat man sich gesagt, das ist die großartige Chance und das werden die schönsten Städte in Deutschland. Inzwischen bin ich leider nicht mehr so optimistisch und sehe die ersten Anzeichen dafür, dass man bemüht ist, die Fehler von uns nachzumachen. Und man hat mir auch schon direkt ganz offen gesagt, sie hätten einen Anspruch darauf, unsere Fehler nachzumachen. Und es gibt die ersten großen Konflikte wie in Weimar um dieses C&A-Kaufhaus in der unmittelbaren Nähe des Theaters an der Heinrich-Heine-Straße, wo dann eben wertvolle klassizistische Einzelbauten weichen sollen, nur um da ein Kaufhaus anzusiedeln. Und ganz ungeniert wird von dem Oberbürgermeister dieser Abbruch betrieben. Und ich sehe also leider auch diese Gefahr, dass jetzt bei dem Druck, der da erzeugt wird, vieles auch dann unnötig verloren geht. Vieles wird ohnehin schon verloren gehen, weil hier die Wende zu spät kommt und der bauphysikalische Zustand dann tatsächlich so schlecht ist, dass man nur als Denkmalpfleger verzagen muss. Aber manches wird auch leider noch dem Wirtschaftsdruck geopfert werden. Und deswegen wollen wir den Tag für Denkmalpflege, den wir weiterhin mit Thüringen gemeinsam machen, diesmal in Schmalkalden, unter das Thema stellen, Denkmalschutz und Wirtschaftsdruck. Und zu hoffen ist eigentlich nur, dass da, wo der Wirtschaftsdruck nicht so hoch ist, wie bei uns in den Städten am Zonenrandgebiet, dass da vielleicht dann doch manches unberührt bewahrt bleibt. Was dann eine Wiederholung der Situation in den alten Bundesländern wäre. Ich möchte dennoch noch einmal fragen, Sie waren ja ein Mann der ersten Stunde, der gleich nach der Wende ungeheuer flexibel und mit ganz außergewöhnlichen Maßnahmen reagiert hat und auf dem Gebiet der Denkmalpflege sehr rasch Hilfe geleistet hat. Könnten Sie Strategien nennen oder könnten Sie Verhaltensmaßregeln geben für die Kollegen in den neuen Bundesländern, wie man diese Flexibilität, auch vielleicht das Umgehen von Behörden bis dahin vielleicht sogar, erreichen könnte? Naja, vor allen Dingen geht es darum, nun tatsächlich der städtebaulichen Denkmalpflege das Primat einzuräumen und nicht so sehr am wertvollen Einzeldenkmal zu kleben. Da spürt man noch ein bisschen etwas. Diese Situation der Denkmalpflege in den Neuländern war ja eine Nischensituation. Der Staat selbst wollte zum Beispiel von der städtebaulichen Denkmalpflege nichts wissen, sondern er hatte Einzelbauten sehr fachlich qualifiziert und mit großen Kosten ganz sorgfältig herausrestaurieren lassen, aber in der Breite gab es eigentlich Denkmalschutz offiziell nicht. Im Grunde glichen sich die Verhältnisse, denn auch bei uns war es so, dass in den schlimmsten Jahren des Denkmalschutzes, als man eigentlich resignieren wollte, es dann immer wieder Bürgermeister, Pfarrer, Förster oder sonst wie gab, die einfach sensibel waren, mit denen man dann auch vernünftigen Denkmalschutz machen konnte. Mhm. Und das war dort genauso. Da fand sich irgendeiner beim Kulturbund oder auch irgendein Funktionär, den man sensibilisieren konnte. Und da hat die Denkmalpflege manches sehr Gutes leisten können. Nur es waren immer Einzeldinge. Und das, was wir städtebauliche Denkmalpflege nennen, das war nicht möglich. Da müssen die Kollegen jetzt lernen, dass die städtebauliche Denkmalpflege viel wichtiger ist. Und das ist nicht ganz leicht zu lernen. Denn das geht schon los mit der Frage Kerngebiet oder wo reines Wohngebiet oder Mischgebiet. Dass Stralsund jetzt Kerngebiet ausgewiesen hat in der Altstadt und dann gleichzeitig sagt, sie wollen ihre historische Altstadt erhalten. Das muss man ihnen klar machen, dass das beides gar nicht geht zusammen. Mhm. Es ist also auch die Frage der Argumentation und der Instrumente, die man anwendet, eine andere. Was wir brauchen sehr schnell, ist eben viel Wohnungsbau in den Städten. Und das rede ich auch dauernd dem Bauministerium zu, dass wir möglichst schnell Wohnungen schaffen müssen. Denn wir haben ja die für die Bewohner schwierige Situation, dass ein eklatanter Wohnungsmangel da ist. Und wir haben auf der anderen Seite unzählige leerstehende Bauten. Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel Görlitz. Da gibt es also 7.000 leerstehende Wohnungen in der Altstadt und es gibt 5.000 Wohnungssuchende. Nun müsste man ja die 5.000 Wohnungssuchende möglichst schnell in diesen Wohnungen der Innenstadt, wo es sogar mehr gibt, unterbringen. Dann hätte man nämlich den Vorteil, dass die Altstadt sich wieder belebt. Die Betroffenen hätten ihre Wohnung. Stattdessen, wegen der ungeklärten Eigentumsverhältnisse, aber auch aus mancherlei anderen Gründen, hat Görlitz im vorigen Jahr erstmal nur die Schulen restauriert. Ist ja schön, wenn die Kinder auch restaurierte Schulen haben. Nur meine Angst ist, dass sich diese 5.000 Wohnungssuchenden, wenn nicht bald in der Altstadt was geschieht, im Umland irgendwo ein Fertighaus aus dem Kaufhauskatalog bauen oder eine alte Scheune umbauen, was ja auch ganz hübsch sein kann. Aber dann hat die Altstadt keine Funktion mehr. Und bei Stralsund und überall ist dieselbe Situation. Wir haben glücklicherweise Wohnbedarf und der wird ja noch wachsen. Denn mit wachsendem Wohlstand kommen auch die Ansprüche und dann werden auch die Kinder ausziehen, eine eigene Wohnung haben wollen. Also ich bin ja froh, dass wir den Bedarf haben, denn sonst wüsste ich ja gar nicht, was wir aus den Städten machen. Wir brauchen ja Menschen, die sie beleben und die sie nutzen. Und der Wohnungsbau ist immer noch das Beste, ist das Schonendste. Die Chance ist da, es müsste nur sehr viel schneller, und da gibt es viele Hindernisse. Eins davon ist zum Beispiel, dass halt die Bürger der DDR noch, der früheren, noch kein Geld haben. Nicht? Die haben noch keine zuteilungsreifen Bausparverträge. Die haben noch nichts ansparen können. Was sie angespart hatten, haben sie erstmal ins neue Auto umgesetzt. Ist ja verständlich, dass sie das nachholen. Aber jetzt sind sie selbst noch gar nicht in der Lage. Sie haben ein großes Hemmnis davor, Schulden zu machen. Ich sage Ihnen immer wieder, also ich besitze auch eine Eigentumswohnung und da habe ich erstmal Schulden gemacht. Nicht? Und dann zahlt man die ab und dann eines Tages gehört sie einem. Also da gibt es viele Hindernisse und es kommen natürlich dann aus dem Westen der Druck, diejenigen, die das Geld mitbringen und die sind nicht unbedingt immer auf Verhaltung aus. Also es muss ja auch so sein, dass die Städte wieder von den Bürgern selbst bewohnt werden, in erster Linie. Natürlich ist auch jeder Investor aus dem Westen willkommen, wenn er dort auch wohnt und arbeitet oder wenigstens Arbeitsplätze schafft. Aber in erster Linie muss ja Görlitz von den Görlitzern bewohnt werden. Und da ist eben noch kaum zu spüren, dass der Görlitzer Bürger selbst bereit ist, sich in der Innenstadt zu engagieren. Und dasselbe gilt ich habe es nur mal beispielhaft genommen, für viele andere Städte. Die Fremdenverkehrsstädte im Harzraum wie Quedlinburg oder Wernigerode, da ist es auch so schwierig. Natürlich kann der Fremdenverkehr eine Einnahmequelle werden, aber erstmal muss man investieren und dazu haben sie das Geld nicht. Das ist so ein Teufelskreis. Die Gäste würden ja kommen, der Harz ist wunderschön, die Städte sind wunderschön, aber die Gäste kommen nicht, solange man über den Hof aufs Klo muss, nicht? Also um ganz drastisch das zu schildern, oder kein Bad hat. Jetzt, woher sollen die Leute das Geld nehmen, um diese Investitionen zu machen? Die Alten, die ihnen vom FDGB geschickt wurden, die mussten die Zustände so in Kauf nehmen, wie es war. Und der Urlaub kostete quasi nichts, da konnte sich auch keiner beschweren. Die neuen Kunden haben Ansprüche. Ich schilder dann nur mal, wie schwierig diese ganzen wirtschaftlichen Verhältnisse sind. Und je mehr Zeit vergeht, umso schlechter ist unsere Position. Deswegen müssen wir versuchen, diese städtebauliche Denkmalpflege jetzt möglichst bald auf dem Wohnungsgebiet zu Erfolgen zu bringen. Es gibt positive Ansätze. Ich war in Tangermünde, die nutzen die öffentlichen Mittel sehr gut, indem sie breit streuen. Die Stadt nimmt für sich selbst überhaupt nichts in Anspruch. Dabei könnte sie natürlich an ihrer wertvollen Stadtbefestigung viel investieren, das machen sie bewusst nicht, sondern sie stückeln das Geld, was sie kriegen aus Bonn und aus Halle, Sachsen-Anhalt, oder vielmehr Magdeburg ist ja die Hauptstadt, das stückeln sie in kleinen Portionen zu 50.000 Mark und initiieren damit eine breite Instandsetzung. Da stehen überall Gerüste, da wird gewerkelt und das bleibt ja nicht bei den Fassaden. Wenn die ganze Stadt wieder ansehnlicher wird, dann werden auch innen durch Eigeninitiative die Bäder eingebaut und die Toiletten und die Küchen modernisiert. Aber andere Städte, da tut sich überhaupt nichts. Die kriegen dieselben Fördermittel und da wird höchstens am Rathaus rumgebastelt oder es werden die Kanalisation erneuert. Insofern ist die Parallele wieder bei uns da. Nicht? Da, wo eine gute Tradition auch ist, und mein Kollege Voss sagte mir gerade, als ich Tangermünde so lobend erwähnte, ja, da hatten wir schon immer einen guten Stand. Nicht? Nun ist da auch nicht so ein großer Wirtschaftsdruck und die wissen ganz genau, dass ihre Position der Fremdenverkehr ist. Und der ist da auch schon im Entstehen. Dagegen Städte wie Dresden, Erfurt, Leipzig mit hohem Wirtschaftsdruck an Investoren, da sieht es mit dem Denkmalschutz schlecht aus. Ja, wie es mit dem Wirtschaftsdruck und den Möglichkeiten der Denkmalpflege dagegen anzugehen bestellt ist, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Vielleicht könnte, und das wäre ja ein spezifisches Gebiet der Denkmalpflege, hilfreich beitragen zur Situation in den neuen Bundesländern, wenn die Denkmalpflege, und zwar auf breitester Ebene, vielleicht ihren Wertekatalog offiziell umerklären würde. Was ich damit meine, ist, dass die Wertehierarchie, sprich das Wichtigste sind Dome, Kathedralen, Schlösser, Burgen, dann kommen die Rathäuser, dann kommen Bürgerhäuser und dann kommt das Ensemble. Wenn man das einfach umkehren würde und sagen würde, für die nächsten 10, 20, 30 Jahre ist das Wichtigste das Ensemble, die Schlösser, die Burgen bleiben erhalten, wir werden sie später pflegen. Wäre das eine Möglichkeit oder können Sie sich vorstellen, dass das auf Zustimmung stößt in den denkmalpflegerischen Institutionen? Ja, ich glaube schon, dass man das erreichen kann. Und es ist auch wirklich das Gebot der Stunde. Zwar werden wir die großen Denkmäler nicht vernachlässigen. Und wenn sie dann kaputte Dächer haben, muss man da sicherlich zunächst mal einen Substanzschutz machen. Aber dann könnte man es auch aufsparen. Und wir machen das auch schon konsequent von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz so, dass wir im Inneren Schönheitsarbeiten grundsätzlich nicht fördern. Und die haben uns zwar in Stralsund furchtbar vorgejammert, dass die Nikolaikirche zu drei Vierteln fertig ist, noch zu alten SED-Zeiten und jetzt dann eben leider unvollendet steht. Und haben wir eben gesagt, tut uns leid, das muss halt noch 10 Jahre so bleiben. Das können wir einfach nicht verantworten, jetzt Gelder da in reine Schönheit zu investieren. Jetzt sind uns ringsherum die Bürgerhäuser erstmal wichtiger. Denn es geht ja auch um eins, es geht ja nicht nur um die Gebäude, es geht natürlich auch in erster Linie um die Menschen. Es geht ja auch darum, in diesen Städten wieder ein bürgerschaftliches Gefühl, Verantwortungsgefühl, bürgerschaftliches Handeln, sich auch exponieren, sich engagieren für das Gemeinwesen zu zeugen. Die Situation ist ja grausam. Ich nehme mal das Beispiel Schwerin. Schwerin hat meines Wissens 130.000 Einwohner. Davon wohnen nur noch etwa ein Viertel in der Altstadt, in der Innenstadt. Die anderen wohnen in Blocksiedlungen aus der Platte und haben im Grunde überhaupt keine Beziehung mehr zur Altstadt und zur Schelfstadt, der barocken Stadterweiterung. Dort stehen die meisten Häuser leer. Also alle sehen von außen auf diese zerfallene Stadt. Da müssen viel mehr Schweriner nachher wieder in der Stadt sitzen, denn die engagieren sich dann ja auch. Es geht also eigentlich auch darum, kommunale Selbstverwaltung, bürgerschaftliches Engagement. Und das geht nur, wenn die Innenstädte bewohnt sind. Wenn sie nur noch dem Einkaufen dienen und dem Straßenverkehr, das ist ja eine Entwicklung, die wir im Negativen hinter uns haben. Bei uns war es ja teilweise auch schon so. Limburg war auch schon entvölkert. Und dieses muss man erkennen, das ist jetzt sowohl denkmalpflegerisch als auch kommunalpolitisch und ich meine auch, was insgesamt die Baupolitik des Bundes anbetrifft, wäre dies erstmal das Wichtige, die Städte auch als besonderer Lebensraum zu retten und dafür jetzt möglichst viel Wohnungsbau. Mhm. Wohnungsbau und nochmal Wohnungsbau, das wäre jetzt eigentlich das Zeichen der Zeit. Sagte Professor Gottfried Kieso, Landeskonservator des Landes Hessen, im Gespräch mit dem Architekturkritiker und Kulturredakteur Dieter Batetzko. Sie hörten heute in den Archivschätzen eine Sendung aus der Reihe Der Dialog aus dem Jahr 1992. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.